21. Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei der Engländer. Die englische Freimaurerei ist in einem wesentlichen Punkte verschieden von der in anderen Ländern. Sie wirkt nicht revolutionär gegenüber dem eigenen Staate selbst, sondern hat sich im Gegenteil zu einer Einrichtung entwickelt, die sich dem Staate überall dort zur Verfügung stellt, wo er ihrer bedarf, um in fremden Ländern revolutionäre Umtriebe zu begünstigen. Die englische Freimaurerei, wie sie in der Vereinigten Großloge von England verkörpert ist, stellt sich als die gewaltigste Freimaurerorganisation der Welt dar. Sie ist ziffernmäßig allerdings durch die Freimaurerei in den Vereinigten Staaten Nordamerikas übertroffen, der jedoch die innere Geschlossenheit fehlt, da jeder Staat seine eigene, vollkommen unabhängige Großloge besitzt. London allein zählte nach dem Stande von 1918 nicht weniger als 729 Logen. Dazu kommen 1749 Logen in den Provinzen und 677 in den Kolonien und im Ausland. Weiters gibt es in England 46 Provinzial-Großlogen, ferner 30 Distrikts-Großlogen in Indien, Australien, Südafrika und anderen Kolonien sowie in Argentinien, Japan und China. Sozusagen als Mittelbehörden zwischen den Logen und Provinzial- bzw. Distrikt-Großlogen bestehen nicht weniger als 1067 Kapitel, wovon in London allein 256 arbeiten, während in den Provinzen 620, in den Kolonien und im Auslande 191 Kapitel tätig sind. Auffallend ist endlich die große Anzahl der Unterrichtslogen, deren es in London 286, in den Provinzen aber 345 gibt. Diesen Ziffern entspricht natürlich auch eine ganz außerordentlich hohe Zahl von Brüdern. Während des Weltkrieges ist sie sprunghaft hinaufgeschnellt und beträgt gegenwärtig bereits rund 450.000, worin die Logenmitglieder in den Kolonien und im Auslande einbezogen sind, soweit sie der Vereinigten Großloge von England unterstehen. Diese genauen Angaben sind notwendig, damit man sich einen annähernden Begriff von dem Umfang und der Bedeutung der englischen Freimaurerei machen kann. Ausdrücklich sei bemerkt, dass die 50.000 Brüder in Schottland einer eigenen Großloge unterstehen, desgleichen die 18.000 irischen Brüder, welche der Großloge von Irland in Dublin angehören. Großmeister der Vereinigten Großloge von England ist der Herzog von Connaught. Derselbe, dem vor kurzem die freimaurerische Tageszeitung Wilag in Ofenpest gerne als König von Ungarn gehuldigt hätte. Der Herzog von Connaught ist der Bruder des größten Freimaurers der Welt, des verstorbenen Königs Eduard VII. Da Eduard der VII. Der Vater des Einkreisungsgedankens ist, so ist es angezeigt, mit wenigen Strichen die Stellung zu skizzieren, welche er in der Freimaurerei eingenommen hat. König Eduard der VII. Hat nach den Angaben englischer Freimaurerkalender im Jahre 1868 in Stockholm das Licht erhalten, und zwar wurde er vom König von Schweden in die Freimaurerei aufgenommen. Seit 1874 war er erster Großmeister der Vereinigten Großloge von England. Außerdem bekleidete er im Jahr 1900, also noch als Prinz von Wales, folgende maurerischen Würden und Ämter. Zweitens, Grand Principal zu Rubabel, das heißt, er war Chef des höchsten Generalkapitels der Royal Arch Maurer in England. Drittens, Großmeister der Großloge der Mark Master Masons in London. Viertens, Großschutzherr, Brandpatron, des höchsten Rates der 33 Grade in London. Fünftens, Souverän des Ordens des Großpriorats der Templer im Vereinigten Königreich. Sechstens, Schutzherr, also Patron der Großloge von Schottland. Siebentens, Souverän des Generalkapitels des religiösen und militärischen Ordens des Tempels in Schottland. Achtens, erblicher Großmeister des angeblich 1314 von König Robert Bruce wiederhergestellten Königlichen Ordens von Schottland, Kingdom of Kilwilling, und RSYCS. Und endlich, neuntens, Schutzherr der Großloge von Irland. Wozu diese Aufzählung? Könnte man da nicht gerade so gut seine übrigen Titel und Würden anführen? Es handelt sich hier in den meisten Fällen weder um prunkhafte Titel ohne Inhalt, noch um bloße Würden ohne Macht. Der Prinz von Wales und spätere König von England, Eduard der VII., ist nicht zu vergleichen mit jenen Fürsten und Königen, welche im Maurerleben ein bloßes Scheindasein führten und nicht selten mit Hohn und Spott von ihren Brüdern überschüttet wurden. Eduard der VII. Gehörte nicht zu jenen gekrönten Häuptern, denen man bloß zum Scheine hohe Würden verliert, ohne sie in die Geheimnisse einzuweihen. Er gehörte nicht zu jenen Fürsten, für die man, statt ihnen die wirklichen Hochgrade zu verleihen, ein besonderes Ritual erfand, aus dem alles ausgemerzt worden war, was etwa ihren Verdacht hätte erregen können. Kurz, Eduard der VII. War wirklich ein Wissender. Er hatte nicht bloß die Titel und Würden, sondern auch die dazugehörige Macht. In der Regel ist der englische König ein bloßer Figurant, ein Schattenkönig ohne Einfluss, denn seit 1689 liegt der Inbegriff der Macht beim englischen Parlament, das tatsächlich regiert und alle Rechte namens des Volkes ausübt. Eduard VII. Hingegen besaß die gesamte Fülle der Macht, allerdings nicht als König von England, Schottland und Irland, sondern als oberster Chef der Freimaurerei, dem alle anderen Freimaurer, ob es nun Minister oder Parlamentarier, Lords oder Bürger seien, unterstanden. Wie verträgt sich dies nun aber mit den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit, zu denen sich die Freimaurer doch überall bekennen? Offensichtlich gar nicht. Diese Grundsätze sind aber auch nur ein lockendes Aushängeschild für den süßen Pöbel. In Wirklichkeit bestehen sie in der Freimaurerei ebenso wenig wie etwa in der freimaurerischen Französischen Republik. Es wurde bereits an anderer Stelle betont, dass in England noch mehr als anderswo alles, was Namen und Rang besitzt, desgleichen aber auch alles, was vorwärts strebt und hinaufkommen will, der Freimaurerei angehört. Der englische Hochadel, an der Spitze die Mitglieder der königlichen Familie, dann die Minister, die Parlamentarier, Börsenmänner, Bankdirektoren, Schiffsräder und Seeoffiziere, Kaufleute, Zeitungsmänner, Advokaten, Geistliche und natürlich auch der Großrabbiner und so weiter, alle sind in England Freimaurer. Nun heißt es freilich, die englischen Freimaurer treiben keine Politik. Das ist ja bis zu einem gewissen Grade richtig. Weder die Freimaurer als solche noch die Logen treiben eine Politik im Sinne ihrer französischen, italienischen, spanischen, portugiesischen und ungarischen Brüder. Für die Politik sorgt ihre Regierung. Aber die englischen Freimaurer der ganzen Welt sind sozusagen ihre Vollzugsorgane. Das ist es, was der berühmte Satz besagen will. Die Größe Britanniens ist das Werk der Freimaurer. Sie alle arbeiten bewusst und unbewusst im Geiste Chamberlains zugunsten der britischen Weltherrschaft. Der Einfluss einer 500.000 rühriger Leute, die durch geheime und geheimnisvolle Bande aneinander gekettet sind, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Einer stützt und führt eben den anderen und die Bruderkette überspannt den ganzen Erdball, wobei man noch obendrein der Mithilfe der Brüder aller anderen Nationen überall versichert sein kann. Englische Logenblätter selbst sind es, die uns versichern, dass die guten Beziehungen zwischen England und den Vereinigten Staaten wesentlich gefördert wurden durch das brüderliche Zusammenwirken englischer und amerikanischer Freimaurer. Auch das ungemein starke Anwachsen des englischen Kolonialbesitzes in den letzten 50 Jahren beruht nicht zum geringsten Teil auf der tätigen Mithilfe der Freimaurer. Man bedenke nur, welche Erwerbungen Großbritannien alleine in Südafrika gemacht hat. Die Voraussetzung für diesen Massenzuwachs, ja die Grundlage der englischen Weltherrschaft überhaupt, des Imperialismus im Sinne eines Chamberlain, bildet eben, wie die Engländer selbst hervorheben, die englische Freimaurerei.